Was zum Teufel? Kaboom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge. Heute reden wir über AMC's The Walking Dead. Und da ich das hier immer nicht alleine machen will, habe ich mir meinen eigenen Walking Dead eingeladen, weil er ist schließlich Vater und läuft meistens halt durch die Gegend. Und zwar den Markus. Hey Markus. Fleisch. Was weißt du über The Walking Dead? Über The Walking Dead. Ich kenne und liebe die Serie zumindest die ersten paar Staffeln, bis es dann irgendwie immer wieder nur das Gleiche wird. Ich liebe die Spiele, zumindest die storybasierten Entscheidungsspiele von Telltale dazu. Mhm. Einfach nur Zombies. Und es triggert mich, weil Zombies. Ich bin mit Zombies groß geworden. Das waren so die ersten Horrorfilme, die ich geguckt habe. Okay. The Walking Dead, wer The Walking Dead nicht kennt, also halt speziell halt die Walking Dead, also dieses Thema. Es war vorher eine Comic-Serie von Robert Kirkland, glaube ich. Und die Comic-Serie hat eine Realserie nach sich gezogen, The Walking Dead, die mittlerweile in ihrer 11. Staffel ist und ihrer letzten Staffel. Yay! Stimmt. Ich habe die Serie auch verfolgt, glaube ich, bis Negan ankam und dann habe ich keine Lust mehr. Dann ist Fahrt geworden. Ja, er ist zwar immer noch dabei und ist auch der beste Charakter, aber ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr nicht alles mit sehen wollt und nicht jedes Mal eine Dreiviertelstunde lang vor allem durch die langweiligen Episoden klicken wollt, geht auf YouTube, gibt einen The Man of Recaps und in 5 Minuten seid ihr aktuell. Hervorragend. Pro Folge. Ach super. Komm, wenn man die Qual nicht durchgemacht hat, auch die langweiligen Folgen zu erleben, kann man natürlich gar nicht mitreden. Es ist traurig, dass man bei The Walking Dead sagen muss, die langweiligen Folgen irgendwie. Die Anfangsserie war auf jeden Fall ziemlich gut. Und natürlich, wenn etwas erfolgreich ist, in Comicform und in Fernsehform, lassen Videospiele nicht lange auf sich warten. Absolut nicht lange. Und da gibt es tatsächlich mehr, als man denkt. Es gibt unter anderem die großartige Telltale-Reihe, über die wir nachher spoilern werden, wie die Bescheuerten. Dann gibt es Overkill's The Walking Dead. Wenn man Overkill's The Walking Dead nicht kennt, ist kein Problem. Ist eh tot. Im wahrsten Sinne. Overkill hat, die haben Payday gemacht unter anderem. Das ist so ein Multiplayer-Heist-Game gewesen. Komplettes Chaos, guter Soundtrack, relativ langweiliges Gameplay meines Erachtens. Aber ansonsten, die haben ein neues Spiel gemacht gehabt, The Walking Dead, und haben uns so drauf gefreut, haben sich alle drauf gefreut. Und ich natürlich, ich alter Skeptiker, ne? Ich sehe diesen vorgerenderten Trailer, dachte mir so, ja, das ist going to suck. Und ich hatte recht. Wieder mal. Ist vom Erdboden verschluckt, das Spiel. Ist, glaube ich, man kann es nicht mehr kaufen. Ich glaube, man kann es doch kaufen, aber ich glaube, will keiner mehr spielen, weil. Absolut wozu? In Vergessenheit. Ist absolut in Vergessenheit geraten. Kein Mensch, glaube ich, nicht immer mehr. Ich wusste auch nicht mehr, dass es das überhaupt noch gibt, bis wir eine Liste gefunden haben dazu. Da wurden ab dazu so, what the fuck? Was ist das denn? Dann gibt es noch The Walking Dead Survival Instinct, wo man den Bruder von einem der Charaktere namens Daryl spielt und sogar mit ihm durch die Gegend reist und in absolut hässlichen Missionen Sachen sammelt. Und Zombies mit immer der gleichen Animation einen Schraubenzieher in den Schädel haben. Da gab es nur einen Schraubenzieher? Da gab es, ich habe keine Ahnung, es war so eine Art, sollte das Survival-Game gleichzeitig Zombie-Niederschlachtungs-Game werden. Es ist Katastrophe gewesen, das Ding. Es ist absolut hässlich und aus irgendeinem Grund verlangen Leute dafür horrende Preise, weil man es nicht mehr kaufen kann. Es wird halt nicht mehr produziert. Richtig. Und natürlich gibt es die üblichen Handy-Games. The Walking Dead, Our World, but who gives a flying shit? Ganz ehrlich, es sind Handy-Games. Wer spielt Handy-Games? Aber das Beste nach den Telltale-Games, meines Erachtens, ist das für die Oculus Rift oder Oculus Quest und auch für die PlayStation VR The Walking Dead Saints and Sinners. Ich hab das. Ist das so ein VR-Game? Es ist ein VR-Game und ich habe mich noch nie in meinem Leben so sehr gegruselt wie in dem Game. Gott, ich brauche VR, einfach nur damit ich gruseln kann. Oder dir sagen, Stefan, das war nicht gruselig. Also es ist schon gruselig, aber das Spiel spielt sehr, sehr mit deinen Emotionen und das Spiel spielt auch unglaublich mit Sound und zwar richtig gut. Und wenn da halt so ein, also eine der ersten Quests, ne? Ist, du sollst so einer Frau helfen, die hat gesagt, ja, mein Mann ist da oben und du sollst dir irgendwas zurückbringen. Ich glaube, ein Ring oder so war das, ich bin mir nicht mehr sicher. Du kannst in dem Spiel tatsächlich alles machen, was du willst. Das heißt, du kannst doch die Frau schnappen, ne? Und ihren Schraubenzieher durch den Schädel rauben und sagen, nur die Quest mache ich nicht. Okay. Funktioniert krass. Das irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, aber gut. Ihr habt gesagt, okay, gut, ich mache die Quest, warum nicht? Bin dann in dieses Haus rein, musste dann durch dieses absolut unheimliche Haus durchlatschen. An den, es lief keine Musik im Hintergrund, es waren nur diese Geräusche, ne? Und du hast halt, wenn du VR spielst, musst du halt Kopfhörer drin haben, sonst ist der Effekt weg. Und ich schlaufe durch dieses elendig gruselige Haus, ne? Und bin und hab so ein, zwei Walker erledigt, die heißen halt Walker, und hab so ein, zwei Walker erledigt, so von hinten, wenn sie mich nicht gehört haben, so zack, durch den Schädel, passt schon, okay. Bin oben, hab den Gegenstand gefunden, den ich gesucht hatte, ne, wirf mich nach draußen, da springt der Ehemann so durch den Schrank. Also da flog die Brille von meinem Schädel. Jesus Christ. Da hab ich's flattern gekriegt, du leck mich am Arsch. Wieso weiß ich jetzt, dass ich es einfach nur geil finden würde? Ich glaube auch, es ist auch das Schöne, es ist auch in so einer Art Comic-mäßigen Grafik tatsächlich. Ein bisschen real, ein bisschen auf Comic gemacht. Ist ganz gut, ist ein echt gutes Spiel. Gab's mal im PS Plus, habe ich mir mal angeeignet und hab's ausprobiert. Und ja, ich werde das vermutlich nicht weiterspielen, weil ich bin zu ein großer Schisser dafür. Aber es ist sehr gut, es macht echt Fun. Aber die Hauptreihe, über die wir heute reden werden, sind natürlich die Telltale Walking Dead Reihe. Hast du alle gespielt? Alle. Alle, also auch die letzte Season, die Final Season. 1, 2, 3, 4, 400 Days und Michonne. Nice, mir fehlt nämlich noch die vierte Season, die letzte, da fehlen mir die letzten Episoden. Da hatte ich irgendwie nicht mehr so Lust zu. Ja, ich habe es auch nur einmal durchgespielt, also ich habe nicht alle möglichen Enden. Ja, gut, okay. Wer Telltale nicht kennt oder nicht kannte, weil Telltale gibt es ja leider nicht mehr. Telltale Games, die sind ja weg, sind ja aufgelöst worden 2018. Leider. Das war eine, ja, leider schon. Das war eine Spielefirma, die man könnte sagen Adventures gemacht hat, aber eigentlich waren sie interaktive Filme. Und ich fand es immer recht gut gemachte interaktive Filme. Ja, die haben angefangen mit Sachen wie Texas Hold'em, CSI Crime Investigation, Bone, das kennt bei uns kein Schwein, das sind Comics gewesen damals. Und irgendwann haben sie dann die Rechte gekriegt zu Sam & Max und haben Sam & Max Season 1 gemacht, die sehr, sehr gut war. Und dann kam Sam & Max Season 2 und dann kam Wallace & Gromit, was auch okay war. Aber dann kam ihr eigentlich größter Hit, Tales of Monkey Island. Tales of Monkey Island, ja, weil die haben damals, die Tales-Leute haben damals Monkey Island-Dings gemacht. Dieses ist sehr, sehr cool gewesen, das Ding. Sie haben den originalen Sprecher wieder ausgebuddelt. Es war sogar auf Deutsch übersetzt. Es war sogar ganz gut übersetzt. Und ich hatte damit richtig Spaß mit dem Ding. Das ist halt in Episodenform. Das heißt, jede Episode hat eine bestimmte Länge, keine Ahnung, 3 bis 5 Stunden jeweils sind die, glaube ich, gewesen oder 5 bis 8 Stunden. Ne, 3 bis 5 Stunden waren die meistens lang. Und bis das dato erfolgreichste von denen war Tales of Monkey Island, hat halt die Monkey Island Story weitererzählt. Fand ich cool gemacht. Hat auch Spaß gemacht. Es sind halt, man muss sich das so vorstellen, es sind halt, wie gesagt, bei interaktiven Filmen, du hast deine Figur, bewegst sie durch Umgebungen durch, um Rätsel lösen tust du eigentlich nicht. Du klickst da Gegenstände an und hörst dir an. Du triffst halt Entscheidungen. Du hörst dir Dinge an, du schaust dir Dinge an, du erforschst und dann triffst du Entscheidungen. Richtig, ja genau. Und das Ganze hat ganz gut funktioniert. haben sie ganz gut hingekriegt. Was sie dann noch gemacht haben, war die dritte Season von Sam & Max, die auch noch okay war. Dann haben sie Puzzle Edge gemacht. Zwei sehr, sehr, sehr geile Games, die sehr unterschätzt sind, meines Erachtens. Puzzle Agent 1 und 2. Das sind richtige Puzzle-Spiele. Das ist richtig geil. Ich liebe Puzzle Agent. Das ist so richtiger du bist ein untergeordneter Typ vom FBI, der nur für Puzzles zuständig ist. What? Und du wirst in eine Stadt geschickt, in der kleine Gnome durch die Gegend rennende Leute entführen. Das klingt nach einer sehr crazy, aber interessanten Handlung. Richtig weird, richtig geil, kann ich nur empfehlen. Absolut, die sind richtig gut. Und die Rätsel sind schön knackig, wenn du willst. Aber sehr, sehr geil gemacht. Wobei der erste von den beiden natürlich besser ist. Aber er hat auch Horrorelemente drin, wenn diese Viecher, so komische rote Gnome, wenn sie durch die Kamera dich anglotzen oder irgendwelche Leute entführen und so, what the fuck, was ist hier los? Ist sehr gut. Eins meiner Lieblingsspiele ist Poker Night at the Inventory. Da treffen verschiedene Charaktere aus Steam-Spielen aufeinander. Und aus Sam & Max aufeinander oder allgemein verschiedene Charaktere treffen aufeinander. Im ersten Teil ist es Strong Bad aus den Strong Bad Cartoons. GLaDOS ist im zweiten dabei. Sam & Max. Dann hast du Ash. Ash aus The Evil Dead ist in Poker Night Adventure 2 dabei. What? Geil. Ja. So, ich dachte, das Spiel gestartet, so random bricht er durch die Scheibe. Hey guys, so, what the fuck? Okay. Einer der kultigsten Typen, wenn du Horrorfilme magst. Ja, mit dem spielst du, also gegen ihn spielst du Poker. Texas Hold'em. Richtig geil. Mega gut. Macht auch mega Spaß. Gute Frage, ehrlich gesagt. Mir hat nicht aufgefallen. Aber er hatte seine andere Hand, diese Metallhand hatte, glaube ich. Auf jeden Fall. Ja. Die sind sehr cool gewesen, die Games. Leider nicht erfolgreich. Absolut nicht erfolgreich. Aber die haben auf jeden Fall Spaß gemacht. Da gab es Jurassic Park, The Game. Das habe ich gespielt. Es war auch wieder so The Walking Dead-mäßig, Entscheidungen treffen-mäßig. Sehr bescheuert. Aber es war lustig, die Leute immer wieder sterben zu sehen, wenn du woanders hingerannt bist. Weil du Quicktime-Events hattest. Wie doof. The Wolf Among Us hast du gespielt, hast du gesagt, das ist großartig. Es soll immer noch kommen, ich bin immer noch skeptisch. Mal gucken, du hast gesagt, ich hoffe es einfach nur, dass der zweite Teil kommt. Ich glaube nicht dran, aber. Das bis dem Zeitpunkt dann erfolgreichste war tatsächlich The Walking Dead. Aber da reden wir gleich noch drüber. Dann gab es The Walking Dead Season 2, ist klar. Dann Tales from the Borderlands, was ich sehr geil fand. Habe ich auf dem Handy gespielt, weil es ja aus den Stores auf den Konsolen verschwunden ist. Ja, für genau ein halbes Jahr oder so. Danach kam es wieder, keine Ahnung warum. Tales from the Borderlands war geil. Das hat die Geschichte von Borderlands noch so ein bisschen erweitert. Fand ich sehr gut gemacht. Dann gab es eine Game of Thrones Version. Och, die mochte ich gar nicht. Nee, auch nicht. Es spielt so zwischen irgendwie reingequetscht. Das war irgendwie sinnlos. Irgendein Haus, was keiner kennt. Das war relativ nutzlos, aber gut. Und es war zu sehr auf Schockeffekt gemarzt. Was du halt in einem Game of Thrones überhaupt nicht erwartest. Nein, überhaupt nicht. Keine Schockmomente. Dann, ich glaube. Dann kommt, glaube ich, tatsächlich das Erfolgreichste, was sie gemacht haben, Minecraft Story Mode, was ekelhaft schlecht ist. Kannst du mir erklären, warum das so erfolgreich war? Weil ein Haufen YouTuber drin mitgesprochen haben, genau wie im zweiten Teil. Das ist okay, weil ich habe es gespielt, ich gebe es ehrlich zu, ich habe mich beim ersten durchquälen müssen und dann gar keinen Bock mehr auf den zweiten gehabt. Ich habe es nie gespielt. Ich habe bei einem Streamer dazugeguckt, wie er das Spiel gespielt hat. Und er hat auch gesagt, das ist eins der schlecht geschriebensten Dinge, die Telltale je gemacht hat. Aber da Minecraft drauf gebappt wurde und ein Haufen berühmter Sprecher dabei sind und auch ein Haufen YouTuber dabei sind, vor allem in Season 2, die dann ein paar Jahre später kamen, ist das Ding unglaublich erfolgreich gewesen. Es gibt auch eine. Ich 2 € dafür ausgegeben habe. Es gibt doch eine Version für Netflix. dass du entscheiden kannst, wo du langlaufen kannst, wenn du da auf die Fernbedienung klickst. Das weiß ich. Ja, aber das ist total blödsinnig, weil du musst die ganze Zeit die Fernbedienung bei dir haben und schläfst nebenbei ein. Und dann trifft es einfach für dich Entscheidungen. Dann gab es noch The Walking Dead Michonne. Das reden wir auch noch drüber. Dann gab es aber meine Lieblinge tatsächlich. Batman, The Telltale Series. Alle beide Batman-Reihen und Enemy Within sind beide fantastisch. Weil du tatsächlich... Habe ich immer noch auf meiner Switch und will es spielen. Weil ich bin jetzt nicht so der Batman-Spiele-Mensch. Die sind so gut, weil du tatsächlich die Entscheidung tatsächlich schöne Auswirkungen haben. Wie zum Beispiel kannst du dir später entscheiden, ob du mit dem Joker, denn wenn du weißt, wer der Typ dann ist, ob du mit ihm befreundet bleibst und ihn nicht verrätst oder ihn verrätst. Und du kannst sozusagen ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten. Ist cool. Oh, geil. Ist richtig geil. Ich weiß, ist sehr gut geschrieben. Es ist sehr, sehr gut geschrieben. Absolut empfehlenswert. Aber da haben auch die Telltale Games auch angefangen, sehr auf. Die sind ja auch sehr auf interaktiv ausgelegt. Das heißt, sehr viele Quicktime-Events sind da drin. Ist ja nichts Schlimmes. Ich finde ja am krassesten cool, warst du bei interaktiven Filmen. Am krassesten warst du bei Jurassic Park. da war so am krassesten einfach nur. Da gab es das Guardians of the Galaxy Game, da hast du schon gemerkt, ja, die haben ihren Touch so langsam verloren, das war auch nicht sonderlich gut. Habe ich mir sagen lassen. Und dann gab es noch Batman, The Enemy Within. Und dann haben sie angefangen, wir machen The Walking Dead Final Season, das heißt die letzte Season, die dann rauskommen soll, die dann nicht von ihnen beendet wurde, weil die wurde angefangen, das merkst du anscheinend, wurde mir gesagt, sehr stark. Weil die ersten zwei Episoden sind von denen noch gemacht worden und die anderen von einer anderen Firma mit einem anderen Team. Das merkst du extrem. Du hast zwischen 2 und 3 so einen richtigen Bruch in gefühlt allem. Wie sich das Spiel anfühlt, wie du die Geschichte erlebst, wie die Geschichte geschrieben ist und zumindest das Ende, das ich hatte, war unbefriedigend. Das habe ich mir sagen lassen, ja, auf jeden Fall. Und das Problem war, die haben halt das Spiel geschlossen, ja, die haben halt das Studio geschlossen, leider. Es gibt noch ein paar Games, die noch irgendwo verteilt sind, die vielleicht noch rauskommen. Wir werden sehen, mal gucken, ich weiß es nicht. Aber wenn man halt mit dem Geld, was man bei dem Studio gemacht hat, nach Las Vegas fährt und eine absolut große Idee hat und so hofft, sein Studio zu retten, hat man was falsch gemacht im Leben. Katastrophe. Das war. Er hat nicht schon versucht, in Las Vegas seine Firma zu retten. Ja, das Problem war, die haben auch, während das Studio geschlossen hat, haben sie Leute eingestellt. Das war. Wow. Katastrophe. Leider. Ich mochte das Studio, ich mochte die Spiele von denen, die haben eigentlich ganz gute Games gemacht. Aber kommen wir nun zu dem, was wir am meisten besprechen wollen heute, und zwar The Walking Dead. Du hast alle Staffeln gespielt. Ja. Welche war deine Lieblingsstaffel? Welche meine Lieblingsstaffel war? Ja. Die zweite. Die zweite? Bei mir ist die erste. Ja, die erste kommt direkt danach. Es hat aber damit zu tun, ich habe 1 und 2 ja direkt am Stück gespielt. Und es war für mich permanent nur so ein Aufbau der Story. Und darum habe ich die zweite besser in Erinnerung als die erste. In der ersten Staffel von The Walking Dead, also Telltale's The Walking Dead, gibt es einen Charakter namens Lee. Der wird am Anfang des Spiels von Atlanta ins hiesige Gefängnis gebracht werden. Und der Streifenwagen, in dem er sitzt, der Fahrer ist abgelenkt, fährt gegen einen Walker, ihr beschlagt euch und tja, dann beginnt der Albtraum. Weil Kenny trifft dann, stellt dann fest, überall laufen Zombies rum, Viecher rum, die andere Leute angreifen und auffressen. Und Walking Dead typisch trifft er halt dann auf verschiedene andere Leute, die halt auch überlebt haben. Unter anderem auch auf die kleine Clementine, die er beschützt. Und die Dynamik zwischen den beiden, also die 8-jährige Clementine und der Lee, die Dynamik zwischen den beiden ist fantastisch, finde ich. Absolut. Ja. Absolut fantastisch. Das ist so großartig geschrieben. Die beiden treffen sich halt über das Walkie-Talkie. Er sagt halt, ja, ich beschütze dich, wir helfen dir. Du triffst auch ein paar Charaktere aus der Serie wieder, wie den Herschel. Herschel Green zum Beispiel. Aber die sind auch, glaube ich, nie lang dabei, wenn es tragende Rollen in der Serie waren. Nee, nur ganz kurz. Die sind nur ganz kurz dabei. Die triffst du halt unter anderem und du triffst halt auch manchmal ein paar tragende Charaktere aus der Serie, die nur ganz kurz auftauchen, Hallo sagen, wieder gehen. Und es ist wirklich, wirklich gut gemacht. Ich mag den Comic-Grafikstil von dem Ding. Allgemein die Dynamik zwischen den Figuren ist fantastisch, wie Kenny. Ich liebe Kenny. Kenny ist eigentlich eine der tragischsten Figuren der Reihe. Alle sind da tragisch, aber das ist schon holy shit. Kennst du doch Kenny? Boah, Kenny. Kenny, der mit seiner Frau Katja und seinem Sohn Duck. Boah, ja. Die wollen nach... ja, ja, Duck. ja, Duck. Das Duck-Problem, ja, ich weiß. Duck, ja. Ja, ich kenne ihn. Er ist so ein kleines bisschen doof, der kleine Junge. Aber ansonsten, die wollen nach Savannah reisen, weil die wollen unbedingt nach Savannah wegen einem Boot, um dort ein Boot zu finden, um vom Festland zu entkommen. Und Lee und halt Clementine wollen auch nach Savannah, weil Clementines Eltern sind nach Savannah gereist und Lee verspricht ihr, wir finden deine Eltern. Das ist halt, so kommen die beiden zusammen und so treffen sie dann halt auf andere verschiedene Charaktere. Und du merkst halt, ja, die Zombies sind ernstzunehmende Viecher, also wirklich ernstzunehmend. Und dort hast du dann, in dem Spiel selber hast du dann auch Entscheidungen, wie zum Beispiel gibt es einen Zombie-Angriff auf die Farm von Herschel und du kannst dich entscheiden, helfe ich jetzt Duck und ziehe ihn da weg von dem Vieh oder helfe ich den Typen, der gerade vor mir liegt und eigentlich der erwachsen ist und eigentlich damit umgehen könnte. Ich helfe dem kleinen Kind, der erwachsen ist tot. Ja. Aber du hast ständig solche Entscheidungen. Ständig. Aber das Schöne ist, ich helfe den Erwachsenen, der Erwachsene stirbt trotzdem. Du hast manchmal sehr oft in der ersten, zweiten, dritten Staffel oder auch in der vierten hast du sehr oft diese Entscheidung, wen du von den Leuten, von den einzelnen Charakteren rettest. Ist auch sehr interessant. Aber du hast manchmal auch richtig fiese moralische Entscheidungen. Ja, oh. Wie, das ist echt so. Nehme ich das Essen des unbeaufsichtigt hier in der Pampa in dem aufgeschlossenen Wagen steht mit? Oder bin ich rechtschaffen, lass es liegen und mach die Tür nur zu, dass es kein anderer sieht? Nein, du machst es zu, ja, aber die anderen sehen es dann trotzdem und plündern den Wagen leer. Ja, richtig. Du hast die moralisch richtige Entscheidung getroffen. Ja, ich hab's liegen lassen. Übrigens, ich hab das Zeug tatsächlich liegen lassen. Das ist halt, die erste Episode endet halt dann damit, dass du in einem Motel ankommst und ihr die Leute halt befreit und du triffst halt auf Lilly. Lilly und ihren Vater Larry. Du triffst dann halt auch zum Beispiel, du hast doch diese abartige Entscheidung, du stellst halt fest, die kommen in so einer Drogerie unter und du stellst fest, das ist die Drogerie von Lees Eltern. Und du musst seinen Bruder töten, weil er einen bestimmten Zugang, weil er einen Schlüssel in der Hand hat und weil er von so einem Dings erschlagen wurde und erlebt hat. Also er ist halt untot und du musst ihn halt umbringen, um diesen Schlüssel zu kriegen. Das ist schon hart. Oder ja. Du siehst, dass seine Eltern haben sich das Leben genommen, weil sie das nicht ertragen konnten, was überall passiert ist. So, what the fuck? Also es sind schon emotionale, sehr krasse emotionale Dinge, die da passieren, schon in der ersten Folge, als auch krasse emotionale Entscheidungen, die du treffen musst. Die zweite Episode fängt auch schon gut an mit den Highschool-Schülern, die von der Zombie-Attacke gerettet werden. Also die unsere Gruppe halt rettet und einer von den Leuten ist halt gestorben, weil er ihm halt, naja, der ist halt in eine Bärenfalle getreten. Jetzt kannst du dich entscheiden, lasse ich ihn liegen oder hacke ich ihm das Bein ab und nehme ihn mit. Ich habe ihm das Bein abgehackt und habe ihn mitgenommen. Ja klar, hallo, man lässt niemanden zurück. Und der hat sich trotzdem verwandelt. Und dann haben die Leute gesagt, hey, ich dachte nur, wenn man gebissen wird, verwandelt. Nein, jeder hat das Virus in sich und sobald du stirbst, wirst du zu einem Zombie. Und da treffen sie auf St. John's, diese komischen Johnson-Brüder, diese komische Familie, wo ich ein Instant gedacht habe, beim allerersten Mal, ja, ihr seid keine netten Freunde, keine netten Menschen. Ihr seid keine netten Menschen. Nein, ihr seid absolut keine netten Menschen. Was sich dann herausstellt, ja, es sind Kannibalen. Wo du auch wieder die Entscheidung hast, lässt du Clementine das Essen, was die dir gegeben haben, essen, was Menschenfleisch ist, oder warnst du sie rechtzeitig? Ihr habt es geschafft, ihr habt sie gewarnt. Echt? Ich hab's es essen lassen. Ich hab's sie nicht essen lassen. Fuck off, Alter. Oh nein, das ist meine Clementine, die wird so erzogen, wie ich sie erzogen habe. Die ja, frisst mir ja keine Menschen. Du lässt sie verhungern und dafür sorgen, dass sie keine Kraft mehr hat, schon klar. Du weißt schon, dass Menschenfleisch einen wahnsinnig macht. Ja, natürlich, aber... Ah. Du weißt ja, moralische Entscheidung in dem Spiel, ne? Was sie nicht weiß, kann sie nicht wahnsinnig machen. Dann später, Phyllis, dann sind die halt in diesem Hotel und da wird es halt immer schlimmer, weil die Leute, oh, wir brauchen... also die Leute fangen echt an zu hungern, zu verhungern, weil du hast keine Möglichkeit, was anzubauen. Überall sind irgendwelche Viecher, die unterwegs sind und es gibt halt einfach nichts zu essen. Und so wirst du halt gezwungen abzuhauen von dem Ding, weil es sind ja auch Banditen, die dann auch noch ins Spiel kommen, weil die größten Arschlöcher in der Zombie-Apokalypse sind halt wie immer nicht die Zombies, sondern die Menschen. Richtig, weil wird halt immer wieder so ein Kommentar, ja, das Schlimmste an so einer Apokalypse sind die Menschen. Und wenn ich mir die heutige Zeit so anschaue, yep. Yep. Es sind eindeutig wir. Es ist halt... Also sie werden halt angegriffen und dann später stellt sich heraus, dass halt von Kenny der Sohn stirbt. Ich glaube, der wurde angeschossen. Nee, er wurde gebissen, stimmt. Während des Angriffs wurde er gebissen. Und du hast vorher hast du auch noch Larry getötet, also den Vater von Lily. Und das war eine so krasse Szene, das weiß ich noch. Du hattest die Möglichkeit, in der ersten Episode einen von zwei Leuten zu retten. Entweder eine Frau oder einen Typen. Wie jetzt genau, ich weiß nicht mehr so genau. Du konntest dich entscheiden, rettest du ihn oder rettest du sie? Danach, nach jeder Episode kommt immer so eine Statistik, wer wen gerettet hat. Wir haben alle die Frau gerettet. Oder wenn glaube ich das... sogar die Frau, die ich das Einzige, was ich bereut habe, sie gerettet zu haben. Ja, es ist egal, wen du von beiden rettest, ihr habt beide dasselbe Schicksal. Es ist schon sehr, sehr, sehr krass. Du bist halt gezwungen, dich zu entscheiden, wen rettest du. Ich habe halt die Frau gerettet und Lilly ist halt sauer, weil du ihren Vater getötet hast, weil der hat sich verwandelt, weil der wurde gebissen. Oh, nee, der hatte einen Herzinfarkt und bevor er sich verwandelt hat, hast du die Möglichkeit gehabt, ihn entweder also die Möglichkeit gehabt, du musstest ihn umbringen, weil sonst verwandelt er sich. Also hast du ihn mit einem Salzstein in den Schädel eingeschlagen. Das weiß ich noch. Und das hat Lilly halb wahnsinnig gemacht. Und das Krasse ist, also diese eine krasse Szene, wo du aus diesem Wohnwagen aussteigst, weil du hattest so ein Zombie, hatte sich verhakt, den sie überfahren haben, und Lilly dreht dann vollkommen durch. Ja. Und er schießt instant einen der Überlebenden, und zwar denjenigen, den du gerettet hast. So, bam! So, what the fuck? Ich saß echt davor, what the fuck? Was zur Hölle ist gerade passiert? Und dann ist Lilly, du kannst entscheiden, ob du Lilly mitnimmst, oder jeder normale Mensch auf der Straße stehen lässt und weiterfährst. Oder ob du sie stehen lässt und weiterfährst. Ich habe sie mitgenommen. What? Ja. Nee, die kommt mir nicht mehr in meinen Truck. Den klaut sie dir eh und haut ab. Ich weiß, aber es ging hier ums Prinzip. So jemand nehme ich nicht mit. Das war so krass, einfach nur diese eine Szene. Die unterhalten sich und streiten sich und streiten sich immer mehr und dann hörst du nur noch BANG! Und die Frau, die redet, ist so zack, tot am Boden so. Hä? Das war ein guter Moment, das haben sie gut rübergebracht. Wie gesagt, Duck wurde halt gebissen und er hat sich fast verwandelt. während ihr in einem Zug seid, Kenny wird dann überzeugt, diesen Zug anzuhalten, um sich um Duck zu kümmern. Doch stattdessen nimmt seine Frau Katja Duck mit in den Wald und tötet sich selbst. Sie wollte eigentlich Duck töten, aber hat sich übers Herz gemacht und hat sich selbst erschossen. Und dann hast du die unglaublich tolle Möglichkeit, entweder du erschießt Duck oder du lässt Kenny Duck erschießen. Seinen eigenen Sohn. Ich habe ihn seinen eigenen Sohn erschießen lassen. Ich habe es ihm abgenommen. Ehrlich? Niemand sollte sein eigenes Kind töten müssen. Ich hab's ihm machen lassen. Auf jeden Fall ist Kenny danach absolut nicht mehr derselbe. Er ist halt klar, verständlicherweise, er ist am Ende. Ja, wenn du ihn sein Kind erschießen lässt. Ja, ich habe das nicht machen lassen. Das kann er schön selber tun. Ja, also. Ich brauch nicht den emotionalen Damage. Das kann er alleine. später bekommen sie noch Hilfe von zwei Leuten, von einem jungen Paar namens Christa und Omid. Während die Gruppe versucht, ein Gleis freizuräumen, merken sie, dass ein Zombie-Horde dem Zug gefolgt ist und auf der Flucht kurz vor ihrer Ankunft in Savannah hört Lee, wie eine fremde Person versucht, Clementine auf dem Walkie-Talkie zu kontaktieren. Der ominöse Mann am Ende versucht, ihr zu versichern, dass sie sicher sein wird, sobald Lee und seine Freunde aus dem Weg sind und dass sie die Familie bald wiedersehen würde. Und das ist halt der Antagonist, so wird er auch genannt. In Savannah stellt sich dann heraus, alles ist im Arsch. Da ist es, Savannah hat es am schlimmsten erwischt. Das Boot ist nicht da, die Gruppe wird getrennt. Es ist so krass. Die finden so einen liebenswerten Kerl namens Chuck. Die Truppe wurde getrennt und findet man dann tot in der Kanalisation vor. Es ist so krass einfach nur. Und dann finden sie sich, glaube ich, in diesem Haus wieder, soweit ich noch weiß, oder? Ja, genau. Ja, genau. Und die finden dann in dem Haus finden sie so ein Boot. Das versuchen sie zu reparieren. Kenny versucht es zu reparieren, stellt sich aber raus, dass Benzin und Batterie fehlt, um das Boot in Gang zu setzen. Und es ist so krass. Die finden halt immer wieder mehr Leute und es endet halt immer in irgendeiner Katastrophe. Das ist halt so krass. Naja, du brauchst auch irgendwann immer mehr Leute, wenn dir immer wieder die gleiche Anzahl wegstirbt. So der Art, ja. Da haben sie auch noch ein paar Leute getroffen, die dann auch draufgegangen sind. Das ist, glaube ich, leider auch etwas, was mir am ersten Teil so semi-gut gefallen hat. Dass so abartig viele Menschen einfach immer wieder, hey, hi, okay, ich habe mich an dich gewöhnt, tot. Ja, ist so ähnlich wie die Serie. Rick und die Gang kommen irgendwo hin und machen alles kaputt. Ja, und darum hatte ich am Ende der ersten Season auch so dieses Feeling, okay, du bist neu hier, du wirst eh bald sterben, ich gewöhne mich gar nicht erst an dich. Ja, schon. Clementine ist dann irgendwann verschwunden und Lee wird von einem... Das war das Krasse. Das war das, was ich nicht erwartet habe. Lee wird von einem Beißer angegriffen und gebissen. Das hattest du nicht kommen sehen, nachdem ich in dieser ganzen ersten Staffel... Nicht kommen sehen. Permanent die Leute gefressen, gebissen oder erschossen werden? Ich hab's nicht kommen sehen. Ich hab's echt nicht kommen sehen. Das war so krass. Es gibt aber etwas, was ich nicht kommen sehen habe. Was? Dass die Entscheidung, die du danach triffst, keine Auswirkung hat. Welche? Ob du dir die Hand abschlägst oder nicht. Ja! Oh, das ist so fies gewesen! Das hat mich richtig getroffen, weil ich mir gedacht habe, ich beiß die Zähne zusammen und hack mir diese blöde Hand ab. Ja, das habe ich auch gemacht. Ich habe mir auch die blöde Hand abgehackt. Was hat es am Ende gebracht? Nichts. Überhaupt und nichts. Das habe ich nicht erwartet. Dass ich gebissen werde, okay. Dass ich ein Gliedmaß verliere, auch okay. Aber den Hauptcharakter vom ersten Teil im ersten Teil verlieren, never. Also ich hab echt damit gerechnet, dass... Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Lee stirbt. Tatsächlich, weil Lee ist so ein guter Charakter. Er ist so gut geschrieben. Und er ist so liebenswert geschrieben. Auch er ist ein sehr tragischer Charakter, auch in dieser Serie. Aber dass er stirbt, damit habe ich nicht gerechnet. Aber es war klar, dass er gebissen werden muss, weil er ist viel zu gutmütig für so eine Zombie-Apokalypse. Er muss jedem Idioten helfen. Das ist super. Das ist sehr, sehr gut. Auf jeden Fall, Clementine wird entführt, Lee kämpft sich dann, weil er halt gebissen wurde, kämpft er sich dann durch sozusagen durch die halbe Stadt durch. Und dann trifft er auf diesen Antagonisten, der halt seine Familie hatte, muss waren Zombies, er hat ihnen die Köpfe abgeschlagen und trägt sie in Bowlingtaschen durch die Gegend. Also der Fremde. Ja. Mit dem Walkie-Talkie, ja. Es stellt sich heraus, dass er der Besitzer des Wagens war, den die Gruppe nach den Vorfällen in St. Jones geplündert hatte. Er enthüllt Lee, dass er die Bewegungen der Gruppe in der vergangenen Woche beobachtet hat. Er hält Lee dessen Entscheidung vor und sagt ihm, er denke nicht, dass er ein guter Vater für Clementine sei. Lee merkt bald, dass der Mann verrückt ist, als er mit dem abgetrennten Kopf seiner Frau ja in seiner Reisetasche spricht. Er spricht mit dem Schädel. Clementine tötet den Mann. Das ist ihr erster Mensch, den sie tötet. Nicht der letzte. Na, ja. Das war krass. Du hast dir ja angeleitet. Das war auch so eine krasse Szene, wo die sich beide gegenüber saßen. Und der dir alles gesagt hat, was du in dem Spiel gemacht hast. Alle Entscheidungen, die du gemacht hast, hat er dir vorgehalten. Das hätte ich auch nicht, gerechnet, dass das so cool gemacht ist. Und, ja, Clementine schafft es auszubrechen, schnappt sich eine Waffe und knallt ihn ab. Aber auch nur, weil er es versucht, sie anzugreifen. Also auch aus Notwehr. Und dann, um sicher durch eine Schar Beißer zu kommen, weil Savannah wird immer mehr überrannt, spielen sich die beiden halt dieses Walking Dead-typische mit Blut und Gedärm ein. Und laufen halt los. Und dann kommt auch noch der richtige schöne Punch in den Magen, als Clementine ihre toten Eltern sieht. Die zu Beißern geworden sind. Erinnert sich dann auch noch. Ja. Das war auch so, ah, fuck. Ach, das war tatsächlich schon die Lethargie, die bei sich bei mir eingesetzt hat. Schon wieder jemand tot. War klar. Ja, ich hab jetzt so, oh Mann, oh fuck, echt, das ist unfair einfach nur. Ja, das haben sie mir tatsächlich im ersten Teil zu sehr auf die Spitze getrieben, dass einfach alle verheizt werden wie Zündhölzchen. Und dann, Lee wird bewusstlos, wacht dann in dem sicheren Gebäude auf, aber er ist zu schwach, um sich zu bewegen. Und jetzt kannst du dich dann, du musst dich entscheiden, wie machst du's? Weißt du Clementine an, ihn an den, also sie hat ihn an den Heizkörper gefesselt, nachdem du ihr das gesagt hast. Weißt du ihr an, lass mich verwandeln oder erschieß mich? Ich habe gesagt, sie soll mich erschießen. Ja, selbstverständlich, die soll auch wissen, was Sache ist. Ja, das dachte ich mir auch. Das dachte ich mir auch, ja. Sie soll nicht Lee 2.0, erschieß mich. Sei nicht so gut für diese Welt. Erschieß mich. Und damit endet die Serie. Die erste Staffel. Der Hauptcharakter deiner Serie ist tot. Naja, du hast ja einen neuen Hauptcharakter. Ja, weil in der zweiten Staffel spielst du dann die Clementine. Vorher gab es aber noch 400 Days. Das heißt, erzählt die Geschichte der fünf Charaktere Bonnie, Russell, Shell, Vince und Wade. Was eine komplett neue White. Gruppe war. Richtig, aber das sind einzelne Charaktere. Spielt zur gleichen Zeit wie die ersten fünf Episoden. bei einem Fernfahrerlokal in Georgia. Die triffst du nur vereinzelt wieder. Ganz, ganz vereinzelt wieder. Ich glaube, Bonnie ist die einzige, die du tatsächlich richtig wieder triffst in der zweiten Staffel. Also Bonnie triffst du in der zweiten Staffel, ja. Soweit ich weiß, was Bonnie, ja, die du noch in der zweiten Staffel wieder triffst. Aber die anderen irgendwie nicht mehr. Je nachdem, wie du dich halt entscheidest. Irgendwie sowas war das. Ich weiß nicht mehr. Ich habe vorhin das auch nur einmal gespielt. Die zweite Staffel kam übrigens raus am 17. Dezember. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Der beste Tag des Jahres. Da ist er wieder. Und hatte auch 5 Episoden, genau wie die erste Staffel. Da spielst du Clementine, wie sie halt einen Haufen Leute trifft. Unter anderem erfährst du auch, dass Lee, der eigentlich tot sein soll, wie hieß er? Kenny, der eigentlich tot sein soll, dass Kenny noch lebt. Und ihr geht halt in so ein, wo war das? In so ein Haus. Es war in so einem Haus drin, glaube ich, ne? In so einer Ski-Yacht. Irgendwie sowas. Und da trefft ihr halt auch verschiedene Charaktere. Und das Besondere an dieser Staffel ist, jeder stirbt. Bis auf Clementine. Jeder. Ja. Jeden, den du triffst, der stirbt. Jeder. Das war so krass einfach nur. Sie war okay. Aber die Leute, ganz ehrlich. Das siehst du, in dieser Staffel sterben die Leute alle weg, weil Menschen dumm sind. Ja. Weil sie sich gegenseitig nichts Gutes tun können, weil sie alle raffgierig und nur auf ihren eigenen Vorteil aus sind. Ja, und die dir helfen wollen, haben das Lee-Phänomen. Sie sind so nett. Gut, dass sie gar keinen Eigennutz mehr haben oder Überlebensinstinkt. Ja. Dann trifft ihr noch auf so einen komischen, ich glaube, ein General oder so war das, ne? So einen komischen General, oder das immer das war. Ja, dieser... Das war der Antagonist der Staffel. Dieser, das war auch ich sehe ihn und entdecke sofort, mit dir stimmt was nicht. Kann ich dich hören und das Spiel beenden? Kann ich dich da runterschubsen? Das war so krass! Oh! Wo er den einen Typen da vom Dach geschmissen hat. Übel, das war so krass. Die waren in so einer Gemeinschaft drin und die waren halt so, ja, und der eine ist für die Pflanzen verantwortlich. Dann so, hey, du machst es nicht, das muss so gemacht werden, Und dann kommt so dieser Typ, kommt da rein oder einer von denen kommt da rein und sagst, ja, das hast du falsch gemacht. Das war der erste Tag, also das ist kein Problem. Ja, hier gibt's keine Probleme. Und schmeißt den armen Kerl vom Dach. Yep. Dachte mir so, what the fuck? Fängt schon mal gut an. das war echt übel. Das war so krass einfach nur. Ja, du hast in der Gesellschaft einen kleinen Fehler gemacht. Tschüss. Okay. Dead. Fuck. Deswegen haut man da ja auch ab dann. Jaja. Komische Gebäude von denen nimmst du komplett auseinander. Und am Ende kannst du dich dann entscheiden, gehst du... Naja, es gibt mehrere Entscheidungen tatsächlich am Ende. Was hattest du für ein Ende von Staffel 2? Oh, lass mich mal überlegen. Wie habe ich es beendet? Weil die eigentliche Story geht ja darum, dass Clementine sich jetzt sozusagen alleine ein bisschen durchbeißen muss, weil sie hat... Javier wird, also die, mit denen sie mitgehen soll, einer von denen wird erschossen, das weiß ich noch. Das war auch der Anfang schon allein, die erste Staffel. Omid. Omid wird erschossen von einer, die angeblich die Leute überfallen will. Und er versucht sich anzuschleichen und wird, bam, erschossen. Sie verliert Christa aus den Augen, die, glaube ich, zur gleichen Zeit schwanger ist. Und ja, sie rennt halt dann durch die Gegend und versucht halt alleine klarzukommen. Ja, so war der Anfang. Season 2 war doch das Ende dann mit diesem Schnee-Level, sag ich mal. Richtig, ja, genau. Also ich hab's beendet mit tatsächlich 2 weiteren Überlebenden, von denen ich wusste zu dem Zeitpunkt. Und zwar die kurzgeschorene, ich weiß jetzt leider den Namen nicht, plus das Baby. Du hast du's gelebt. Und dann bin ich mit ihr mit in Richtung von so einer Festung, von der ich gehört habe. Ich hatte das folgendermaßen, es geht ja auch darum, um Kenny. Kenny hat in dir seine, also er hat sich sozusagen, nachdem Kenny direkt aufgetaucht ist, er hat sich eine neue Frau gesucht, er hat eine neue Frau gefunden, sie ist schwanger. Das ist das Krasse. Sie ist schwanger, die wird auch gekillt und Kenny dreht ab dem Punkt völlig ab. Und er hält dich, also du bist für ihn seine Ziehtochter, weil er sich am längsten kennt, sozusagen. Und ich fand ihn und so gruselig, dass ich nicht bei ihm bleiben konnte. So gruselig am Ende einfach nur, weil er völlig abdreht. Ist voll der Psycho geworden. Er ist am Ende völlig im Arsch. Ist so krass. Und er findet auch diese, die mit den kurzen Haaren, die halt ganz kurz geschoren ist. Die beiden haben bei mir gegeneinander gekämpft. Okay. Und sie hat ihn umgebracht. Im Fight hat sie ihn umgebracht. Und er war froh drüber, dass er endlich sterben darf. Ja. Das war mein Ende und ich bin nicht mit ihr mit. Ich habe sie stehen lassen und bin mit dem Kind alleine los. Okay. Es gibt auch eine Möglichkeit, dass du mit Kenny mitgehst. Das ist auch klar. Also gibt es auch die Möglichkeit. Aber dann stirbt Kenny in der dritten Staffel. Ich glaube, die Wege von mir und der anderen haben sich im Überlauf zur dritten Staffel auch ziemlich schnell getrennt. Ja, also die ist bei mir. Ich habe sie stehen lassen und ich sagte, mit dir will ich nichts zu tun haben. Du bist genauso wahnsinnig wie alle anderen auch. Ich bin gegangen. Aber das mit Kenny fand ich so krass, dass Kenny dann tatsächlich endlich sterben darf. Er hat sich bedankt, dass er endlich sterben kann. Meine Entscheidung war einfach nur auf Logik basiert, weil ich mir gedacht habe, wenn da eine Horde Zombies kommt, ich habe ein schreiendes Baby, ich brauche Ablenkungs- und Futtermaterial. Ich gehe mit dir mit. Ja. Du triffst ja auch eine, die schwanger ist und die, also das Kind nimmst du dann halt an dich und gehst halt mit diesem Kind weg. Ja. Das war auch wieder ein absoluter Schockmoment, finde ich. Ganz normal, die laufen über einen See, über einen zugefrorenen See. Ganz normal, ne? Bricht ein, zack, bricht ein, zack, einer meiner Lieblingscharaktere, zack, ersoffen, tot. So. What? Nein! Verdammt! Also da ist echt, da ist jeder draufgegangen in der Dingens. Fast alle. Wie gesagt, du konntest ja immer mit jemandem mitgehen. Ja, da ist echt so gut wie jeder draufgegangen. So, what the fuck. Aber auch sehr, sehr gut geschrieben, fand ich. Ich fand die erste immer noch besser, weil ich mochte Lee mehr als Kenny. Obwohl Kenny auch ein großer Charakter ist. Aber du hast halt auch gesehen, du hast in der ersten Season hast du halt Clementine aufgezogen und hast dir alles erklärt, wie alles funktioniert. Und in der zweiten Season bist du halt als Clementine durch die Gegend gelaufen und hast du gesehen, wie Clementine mit allem klarkommen muss. Ja. Als kleines Kind, wie sie halt sie halt selbst, sie muss sehr schnell erwachsen werden und sie muss sehr schnell handeln und sie muss sehr schnell Dinge tun, die sie nicht tun will. Aber um zu überleben, muss sie halt solche Dinge tun. Und jetzt kommen wir zur dritten Staffel New Frontier, die alles umschmeißt. Ja. Weil wir spielen nämlich einen neuen Charakter namens Javier. Und Clementine ist dann einfach nur irgendwann mit dabei. Clementine ist auf einmal einfach nur mit dabei, richtig. Als Javier und seine Familie unvermittelt in eine andere Gruppe begegnen, kommt es zu einem Missverständnis, das schnell aus der Kontrolle geht. Staffel 3, nicht meine Lieblingsstaffel tatsächlich. Ich fand die nicht so gut. Sie war okay von den Dingen, die da passiert sind. Ja, sie war okay, aber ich fand sie echt nicht gut. Ich fand tatsächlich bis zur Hälfte die Final Season noch besser. Ich fand, also das hier, du spielst halt nicht mehr Clementine. Das heißt, du weißt, sie ist erwachsener geworden. Das spielt ja, glaube ich, ein paar Jahre später. Sie ist sehr viel erwachsener geworden. Sie ist sehr größer geworden. Und sie kennt sich auch schon in diesem komischen Ding, was sie dann am Ende, wo sie dann am Ende halt auftaucht mit dem Kind. Da kennt sie anscheinend so sehr, sehr viele Leute. Für mich ist das so, für mich war das eine komplett andere Clementine. Das war nicht die, die ich großgezogen hatte. Für mich war es genau die ich großgezogen und gespielt habe im zweiten Teil. Genau das war es für mich nicht. Die war für mich eine komplett andere Person. Deswegen mochte ich die Clementine, die da war, nicht mehr. Ich hab die Clementine immer so gespielt und erzogen, dass sie skrupellos auf ihr eigenes Überleben plus gerade mal den Menschen, der ihr am nächsten steht, achtet. Ja, sonst und ich hab nichts. Ich hab halt gesagt, freunde dich mit Leuten an, sei freundlich und wenn du freundlich bist, dann auch andere Leute freundlich zu dir. Das heißt, im Prinzip zu einer Lee erzogen. Das kriegst und dann sehe ich sie, und dann sehe ich sie in Teil 3 und sie ist nicht mehr meine Clementine. Das war halt das war der Bruch für mich. Ja, wo ich sie überhaupt nicht mehr leiden konnte. Das muss ich sagen, ich habe es ja Season 1, 2 und 3, dann als Final Season rauskam, nochmal gespielt, auch auf so wie du es gezockt hast. Und da fand ich es schade, dass die Speicherstände zwar alle übernommen werden. Ja. Aber Clementine war exakt die gleiche in Season 3. Ja, das egal, war das. Wie ich in 1 und 2 gespielt habe, sie war exakt das gleiche Kind in Season 3. Das war das, was mich gestört hat, dieser Bruch. Dass es nicht mehr drin vorkam. Also, dass es egal war, wie du es in der ersten, zweiten Staffel gespielt hast. Das fand ich schade, weil für mich war das keine Clementine mehr. Für mich war das war für mich einfach nicht mehr Clementine. Leider. An sich war die Season okay. Du hast Javier gespielt. Ich habe sie damals, glaube ich, am Stück durchgestreamt, soweit ich noch weiß, als es fertig war. Falls du dich dran erinnerst, an einem Tag. Wo ich einen lustigen Bug hatte, weil ich hatte am Ende so einen Baseballschläger auf dem Rücken, der bei mir auf dem Boden rumgeschwebt ist die ganze Zeit. War sehr schön. Und wo ich dieses Easter Egg entdeckt habe. Erinnerst du dich noch? Dieser singende Zombie? Oh ja. Es gibt an einer Stelle, musst du durch so eine Zombie-Horde durch. Ich bin irgendwie falsch gelaufen. Ich hatte so einen singenden, dichtenden Zombie, der mich am Ende gefressen hat. Das ist anscheinend ein Easter Egg gewesen. Das war sehr strange auf jeden Fall. Da taucht auch einer der seltsamsten Charaktere auf, Jesus. Ich dachte mir so, wer ist Jesus oder Jesus tauchte auf? So richtig tatsächlich ein Typ mit langen Haaren. Und nennt sich Jesus. Aber der ist doch auch nicht lange dabei. Das ist der Jesus, der auch in der Serie vorkommt. Ich wusste nicht, dass der in der Serie vorkommt. Ich dachte, der Charakter sei ein Joke. Das hat mich so genervt, weil ich wusste, der muss überleben und der wird irgendwann weg sein. Ich dachte, das sei ein Joke, der Kerl, weil er Jesus heißt. Nein. Ich dachte, es sei einfach so ein Joke. Jesus gibt es wirklich in der Serie. Anscheinend, aber er taucht nicht mehr auf. Er ist anscheinend bestimmt irgendwo hingeritten und sagt, ich hab jetzt mein eigenes Ding. Tschüss. Ja, die erste Folge hatte auch wieder einen schönen Schockmoment, wo sie so versucht haben, diesen Schockmoment aus den ersten zwei Staffeln nochmal reinzubringen. Obwohl das schon hart war, dass sie die war das die Nichte von ihm? Ja, die Nichte. Wo sie die Nichte von ihm in den Schädel geschossen haben. Sie hebt ihren Walkman auf. Hey, alles ist gut. Und dann guckt sie in die Kamera und ich so, oh nein. Bam! Ich so, fuck. Ah, oh, welche Arschlöcher haben auf die Leute geschossen, haben wir die Kleine erwischt. Fuck! Ja. Im Zuge eskalierender Auseinandersetzungen sucht Javier mit seiner Gruppe Flüchtlinge Schutz einer lahmgelegenen Stadt. Dann bist du in dieser komischen Stadt unterwegs. Schockierende Entwicklung treiben ein Keil zwischen Waffenbrüdern. Ja, das ist noch in Above the Law, da findest du deinen Bruder wieder. Gegen den du dann auch. Ich weiß gar nicht mehr. Kannst du deinen Bruder killen? Ich glaube schon. Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Doch, der stirbt, ja. Aber ich weiß nicht, ob du ihn killen kannst. Ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall. Ja, der stirbt, weil er abhaut und dann irgendeinen Autounfall baut oder irgendwie sowas war das. Das war noch. Und am Ende ist halt wieder, ja, riesengroße Zombies überfallen das, wo du gerade bist. Und du bist dann halt am Ende, rettest dann halt, was zu retten ist. Javier, ja, relativ vergessenswerter Charakter, finde ich. Ich kann mich an fast nichts mehr von der Season erinnern. Auch von der Season kann ich mich an fast nichts mehr erinnern. Ich kann mich nur noch ans Ende erinnern, wie ich du weißt schon den Hauptcharakter. Was? Javier. Genau. Oh, ich habe so schwer, den auszusprechen. Javi, haben sie ihn genannt. Javi. Genau, den Javi habe ich abgeschoben, dass er sich um irgend so einen Zögling vor sich kümmern kann. Oder zumindest irgendein Kind, das er wie Science behandelt hat. Und Clementine ist dann, glaube ich, gegangen. Ja. Clementine ist gegangen. Kümmere dich um ein Kind. Ich gehe. Wo sein Neffe voll scharf auf sie war. Und selben Alter als sie. Ja. Das weiß ich noch. Kannst du das Kind bei denen abgeben? Hast du dabei? Nee, du bist auf der Suche nach dem Kind. Stimmt. Ich weiß, dass am Ende er halt irgendein Kind wie sein eigenes Kind behandelt. Ja, also du bist auf der Suche nach dem Kind, was du in der zweiten Staffel mit dir durch die Gegend geschleppt hast. Da erfährst du auch, was ihr passiert ist. Da hast du auch so ein paar Hintergrund-Stories gehabt. Wie zum Beispiel habe ich es geschafft, dass ihr einer ihrer Finger fehlt. Weil ich einen Fehler gemacht habe. Sie hat sich die Tür, hat sich im, hat sich den Finger in der Tür hingeklemmt. Clementine. Ja. Dann ist so ein paar Rückblenden von ihr gehabt. Und da hast du unter anderem hast du dann gesehen, wie sie ihren Finger verloren hat. Weil sie sich den derbe eingeklemmt hat, den sie halt abschneiden musste, weil er halt gebrochen war. Keine Möglichkeit hatte, ihn zu schienen. Ja. Aber gut, du, den Kleinen, der kommt ja, glaube ich, mit dir mit. Ja, der Kleine kommt mit. Du suchst ihn immer noch, soweit ich weiß. In Episode 5 am Ende sagt sie doch, ja, sie sucht immer noch ihren Kleinen. Suchst du den da noch? Ich glaube, sie sucht ihn immer Dann noch. Ich bin mir findest nicht du mehr ihn so sicher. erst am Anfang der finalen Season. Ich weiß es nicht mehr, ganz ehrlich. Ich weiß es echt nicht mehr. Done Running. Die hat auch nur 4 Episoden. Done Running, Suffer the Children, Broken Toys und Take Us Back. Wie gesagt, ich habe die vierte nur die erste Episode gespielt. Die war gut. Aber weißt du noch, ob es War da auch echt da der gut. Kleine schon dabei war? Da war der Kleine dabei, ja. Dann Weil hat ich ihn sie bei. in der vorherigen Season 3 gefunden. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Weil sonst wäre er Fall, nicht dabei. ja, ich hatte ihm beigebracht, am Anfang hatte ich ihm beigebracht, nicht zögern. Wenn du eine Möglichkeit hast, schieß, schieß. Das hat er auch am Ende der ersten Folge gemacht. Ey, mir ist das so auf den Senkel gegangen, diese ganze Erziehungslogik. Und egal wie ich ihn erzogen habe, er hat trotzdem immer das getan, was er wollte und was für die Story notwendig war. Ja, da war das ein bisschen komisch, weil du bist ja in der Schule untergekommen, da war es ein bisschen zu sehr auf, sie ist unter Gleichaltrigen, aber auch ein bisschen Jüngeren. Und die wollen ihre eigene Gemeinschaft aufbauen. Ja, aber sind auch ein Haufen Wichser. Und haben Streit mit irgendwelchen anderen Leuten, was Ja, ich und dann der noch so am Kleine ist Rande dann irgendwie mitgekriegt habe. total gruselig für alle gewesen, den du erzogen hast. Ja, weil Weil du er halt. einfach als Baby in dieser Zombie-Welt groß geworden ist. Ja, richtig. Und er ist fast emotionslos, der Kleine. Je nachdem, Ja, wie du ihn du erzogen kannst hast. ihn dann immer noch weiter erziehen, aber was ich halt dann an der Season, ich weiß noch nicht mal, in welcher Episode das war, so krass fand, egal wie welche Entscheidung du vorher getroffen hast, es gibt eine Stelle, wo er einfach abdrückt und den Kerl umbringt. Das war die Ende der ersten Episode. Und das ist so nervtötend, weil ich habe die erste Episode 2 oder 3 Mal gespielt und es ist nur die Ausrede, warum er abgedrückt hat, anders. Ja. Entweder sagt er, ja, du hast mir doch gesagt, nicht zögern, schießen. Ja, das hat er mir gesagt. Oder du, ich soll doch auf meine Familie aufpassen. Und das hat mich so genervt, dass egal wie du ihn erziehst, es muss der Storyplot vorangetrieben werden. Wir überlegen uns nichts anderes. Ja, das stimmt, ja. Also es ist halt. Ich habe halt, wie gesagt, nur die erste Episode gespielt, weil danach hatte ich irgendwie keine Lust mehr. Es war zwar dennoch von dem, was ich gesehen habe, war es ganz nett geschrieben, aber ich habe mir halt sagen lassen, Episode 1 und 2 sind noch sehr, sehr gut geschrieben. Ja. Episode 3 und 4 merkst du tatsächlich, das ist ein anderes Team. Ja, mu muss ich tatsächlich sagen, ich habe es ja durchgespielt, zwar nur einmal, aber die ersten zwei spiele ich gerne, weil die sind so dieser typische Erzählmechanismus, den du hast. Und nach Episode 2 geht es immer mehr in Action, Trouble und diese Hollywood-Szenarien, die Ja, alle schon so ein Klischees bedient bisschen. werden. So ein bisschen Du schon, hast ja. irgendwo einmal auf einer Brücke, hast du tatsächlich einfach ein Gewehr, musst Zombies aufhalten, während die Leute zu dir kommen. Entweder du schaffst es oder du schaffst es nicht, weil da drin versteckt sich dann auch jemand bei den Zombies und wenn du den nicht triffst, dann rollen die Zombies über dich drüber und du verlierst einen deiner Leute. Oder du triffst den Walker-Spitzel da, der schreit auf und wird dann von den Zombies gefressen. Ah, oh, sind das eine von den Whisperern oder was? Sowas in der Art kommt damit rein. Ah, die kommen Aber in der Serie auch vor. irgendwann später hast du dann auch noch einen Entführungsfall und dann kommt nochmal eine Entführung, dann musst du die Leute befreien, dann wirst du erst recht von so einer Army-Psychoschlampe gefangen genommen und oh, hast sogar noch einen Love Interest. Ach du je. Einen Kerl oder eine Frau. Ich habe mich für sie entschieden und da musste ich danach auch noch darauf achten, ja, wie bevorzuge ich jetzt die nicht? Und ich glaube, einer hat sein Auge verloren, der andere hat eine Hand verloren oder einen Finger und so habe ich es geschafft, dass beide überleben und jeder stinkig auf mich war, aber sie mir am Ende doch vergeben hat. Totally Okay. crazy und ich habe es nur deswegen ein zweites Mal gespielt, weil mein erstes Ende war so dermaßen unzufriedenstellend. Was war das erste Ende Das von der erste Kampagne? Ending, das ich hatte, war, ich habe es irgendwie nicht geschafft, den Zombies richtig davonzukommen beim Klettern, weil ich sie auf der Brücke nicht richtig aufhalten konnte, bin dann beim Klettern gebissen worden. Oh. Dann habe ich den kleinen Scheißkerl weggeschickt und habe dann, typisch wie ich es halt die ganze Zeit mit Clementine gespielt habe, ihn nicht dazu gebracht, irgendwie mir was anzutun, mich umzubringen, etc. Er ist einfach abgehauen. Ja. Dann kommt das Ende und nach dem Ende kannst du dich noch entscheiden, bringst du dich selbst um Okay. oder wirst du zum Walker. Okay. Ah, ich habe mich dann Das ist erschossen. es. Wow. Das Das ist ist schon. so. Ja, es rühmt Das sich ist ja ein damit, 10 unbefriedigendes Enden Ende. zu haben. 10 oder 11 Enden gibt's. Ach du je, das ist ein mieses Ende. Aber das war so unbefriedigend, dass ich es dann nochmal gespielt habe, weil ich wollte nicht, dass sie in dem Schuppen in nichts drauf geht. Und das zweite Ende war dann, ich bin glücklich mit diesen Teenagern in dieser Schule, die sie leben. Die haben sie zurückerobert, haben sie verteidigen können, haben alles abschlachten können, was ihnen im Weg war, haben sich dann ihr Leben dort aufgebaut und sie lebt jetzt mit ihrer Gefährtin glücklich und erzieht weiter den kleinen Spinner. Okay. Hat sie ihr Bein noch? Bei mir ja. Ha! Weil ich hatte nämlich das Ende gesehen, weil bei anderen, wo ich kurz durchgeklickt habe, bei einem YouTube-Video, da hat sie ihr Bein verloren, aber ist immer noch glücklich mit den Leuten. Und hat So eine Prothese. so eine Prothese, ja. Es gibt ja zig Enden da. Ich wusste nicht, dass es da mehrere Enden dazu gibt, Doch, tatsächlich. doch, das war irgendwie total strange. Ich habe es erst erfahren, als ich so unzufrieden mit meinem Ende war. Dann habe ich es gegoogelt. Da habe ich damals 10 oder 11 verschiedene Enden gelesen. Weil du hast Wow. ja einmal die zwei Enden, wenn du stirbst, ob du dich umbringst oder nicht. Dann hast du noch die zwei Enden, je nachdem, wer dein Love Interest ist oder du hast kein Love Interest. Und dann zwischendrin die Entscheidungen und die Verletzungen, die du dir zuziehst. Aber es war halt am Ende eher so ein Ami-Trash-Movie. Ja, stimmt, ja. Sie kam, aber witzigerweise kam Lilly noch mal vor, habe ich hier gerade gelesen. Lilly, oh, wann kam die Die denn noch mal vor? anscheinend in der letzten Season. Ach doch, die ist ja. Ach ja. Das war, glaube ich, die Psychotante, die ich gerade meinte. Diese Army-Psychotante da. Ehrlich, das war Lilly. Es gab eine, der bin ich begegnet und die hat die ganze Zeit so: Hey, du kennst mich doch, komm her, vertrau mir. Und ich denke mir: Ich kenne dich nicht, du Psycho. Ich komme bestimmt nicht zu dir. Und dann ist die voll hohl gedreht, leg sofort deine Waffen weg und komm mit mir mit. Und ich so: Wow. Ich Ja, habe wie nur den gesagt. Namen von ihr verpasst. Ich weiß nicht, ob das Lilly war, aber die hat die ganze Zeit so getan, als würde sie mich kennen. Lilly kam auf jeden Fall drin vor. Ich habe, wie gesagt, nur Episode 1 gespielt und war dann. Die Episode 1 war sehr, sehr gut. Die hat mir gefallen. Mit diesen Intrigen in dem Keller. Das fand ich ziemlich cool. Und dass er die eine geschubst hat und dass sie dann tot war. Das war wow. Tatsächlich! Boah, ich bin so froh, dass ich der den Wieso? Kopf weggeschossen habe. Das war tatsächlich Lilly, die Okay, alles klar. Psychotante. Ich habe jetzt nachgeschaut, das musste ich kurz das Bild von Lilly in der Final Season sehen. Und ja, das ist sie. Du Emine. Wie gesagt, ich fand die erste Episode eigentlich ganz gut, aber ich hatte dann irgendwie keine Lust mehr, nachdem dann gesagt hat, Okay. der Kleine gesagt hat dann, ja, du hast doch gesagt, ich soll schießen, wenn es notwendig ist. Dann Ja, war ich da kommt so. noch so ein paar Twists. Und die zweite ist auch noch richtig, richtig geil. Da war ich so, habe ich keine Lust mehr. Vielleicht lag es auch daran, dass ich Episode, also dass ich Staffel 3 eigentlich nicht so schnell hinter Staffel 4 gespielt habe. Oder Staffel 4 nicht danach so schnell gespielt habe, sondern ich habe ja eine Weile, ich habe ja gewartet, bis es fertig ist. Aber ich hatte da irgendwie da schon keine Lust mehr drauf. Was ich aber Okay. damals, was ich aber auch mir, was ich auch sehr, sehr lange gewartet habe, aber auch dann gern durchgespielt habe, war Michonne. Okay. Michonne fand ich richtig gut. Wer Michonne nicht kennt, das ist eigentlich ein Charakter aus der Serie, die irgendwann verschwunden ist, zu einem bestimmten Zeitpunkt dann wieder aufgetaucht ist. Und das Spiel, also die drei Episoden Michonne, spielen in der Zeit, wo sie verschwunden ist und wieder auftaucht. Also wie verschwunden ist. Okay. Und ich mochte Michonne. Ich fand Michonne richtig gut gemacht. Mit dieser komischen, mit diesen Leuten, die sie da hatte, diese, oder diese eine Fette, die versucht hat, die Michonne da umzubringen, weil sie ihr irgendwie nicht gepasst hat und so weiter. Das war ziemlich cool gemacht. Das war sehr, sehr gut, fand ich. Hast du das gespielt? Ich hab's gespielt. Nicht durch, aber ich hab's gespielt. Weil tatsächlich, ich hab's gespielt und dann habe ich tatsächlich wieder richtig Bock bekommen, die Serie zu gucken. Und dann habe ich's nicht mehr weitergespielt. Kann ich empfehlen. Michonne war echt geil. Hat mir zumindest sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, und das war die Tätelreihe. Ich fand's so gut. Vielleicht werde ich die vierte irgendwann mal durchspielen. Die erste und zweite Staffel sind, finde ich, immer noch am besten. Vor allem für mich die erste, vor allem wegen Lee. Die zweite finde ich halt super, weil du siehst halt, wie Clementine mit der ganzen Situation klarkommt, dass sie jetzt wirklich komplett alleine ist. Sie hat halt immer noch Kenny und Kenny ist halt der perfekte Antagonist eigentlich in der, ja, in der Staffel. Weil er aus der ersten Season einer der einzigen ist, die übrig bleiben. Ja, und er ist ein gebrochener Mann. Hat sie auch gesagt, die ihn gefunden hat, hat gesagt, er ist ein gebrochener Mann. Er ist komplett gebrochen gewesen. Sie hat ihn wieder aufgerappelt. Und dann stirbt die. Und ah! Dann ist er erst recht im Arsch. Das mit anzusehen war so hart, aber nur diesen liebenswertigen Kerl, der zusehen musste, also dessen Familie gestorben ist. Der seinen eigenen Sohn erschossen hat. Der seinen eigenen Sohn, also wie mir zumindest, der seinen eigenen Sohn erschossen hat. Der hat tatsächlich einen Haufen Scheiß miterlebt und eigentlich nur noch sterben wollte. Hat neue Kraft gefunden, findet neues Leben, findet neue Kraft und verliert alles nochmal von vorne. Und das war so hart mit anzusehen. Die Wutausbrüche von ihm, es wird immer schlimmer und immer schlimmer. Das war sehr, sehr gut. Aber ich fand das so eine gute und sehr nachvollziehbare Charakterentwicklung. Ja, von ihm schon. Es ging ja eigentlich, ging es um Season 2 mehr um Kenny als um Clementine, fand ich. Ja, aber ich muss sagen, Kenny hat für mich in gesamter Walking Dead Telltale Series die beste Charakterentwicklung, die auch kontinuierlich nachvollziehbar war. Ja, das stimmt. Absolut. Also, großartige Story, großartig geschrieben. Alle diese sind alle in englischer Sprachausgabe, die sehr, sehr, sehr, sehr gut ist. Gibt's keine deutsche Sprachausgabe, brauchen wir auch nicht, um ehrlich zu sein. Nee, braucht man nicht. Sind alle mit deutschen Untertitel, sind sehr, sehr gut eingesprochen. Ich fand, wie gesagt, ich mag die Reihe. Vielleicht werde ich die vierte mal fertig spielen, mal gucken. Und ich hoffe, vielleicht wird es hier noch irgendwann mal was Neues geben. Nicht mehr mit Clem, das glaube ich nicht. Nee, was ganz Neues wäre aber mal cool. Was gleich was Neues wäre geil. Nochmal so in dem Stil wäre schön. Gut, Tete ist halt, die gibt es halt nicht mehr, Tete Games, aber. Es wäre schön, wenn nochmal sowas geht, wenn sowas Ähnliches kommen würde. Das wäre cool. Aber dann bitte in ein anderes Studio geben, als die den zweiten Teil der Final Season gemacht haben. Ey, wenn ich einen Actionfilm sehen will, dann gehe ich ins Kino. Ja. Ja, es ist halt sehr, sehr schade, dass das Studio halt pleite gegangen ist. Aber gut, wir kriegen ja noch angeblich irgendwann The Wolf Among Us 2. Boah, das wäre so gut. Ist ja angekündigt, dass es tatsächlich noch kommen soll. Das wäre so gut, du musst unbedingt den ersten spielen. Ich hab's hier, ich hab's sogar in Disc-Variante hier, ich könnte es echt mal anfangen. Ist halt zu Märchen, glaube ich, oder sowas, Märchenfiguren, die sich im Real. Das ist ja das Lustige, das ist eine Detektivgeschichte und die ganzen Personen, denen du begegnest, haben immer so Anspielungen auf die Märchengeschichten und sind auch irgendwie so verbunden mit diesen Märchen. Total geil und ich kann's dir nur empfehlen, spiel's. Okay, gut. Vielleicht werde ich es mir mal ansehen. Wenn ich mal Lust drauf habe, auf jeden Fall. Ich meine, du hast dich mit den Telltale-Spielen ja angefixt. Aber nur mit den Walking Deads, glaube ich. Ja, oder? Aber dann habe ich mir gleich so eine Sammlung gekauft und dachte mir, die anderen können ja auch nicht so übel sein. Und Batman habe ich mir auch auf deine Empfehlung gekauft. Tja, da seht ihr es mal wieder, wenn einer euch sagt, wenn ich euch sage, kauft euch das Spiel, dann ist es gut, dann habe ich eigentlich sagen wir mal, zu guten 60% recht. Wollen wir nicht übertreiben. Zu guten 60-70% haben wir recht. Habe ich recht. Das meist, also ihr werdet schon damit Spaß haben, auf jeden Fall. Gut, das war The Walking Dead. Wie gesagt, wir beide wünschen uns, dass es nochmal passieren würde, dass nochmal so eine Art Hätte-Spiel rauskommt. Ansonsten haben wir beide keinen Bock auf The Walking Dead Shooter Nummer 5000 oder The Walking Dead Handy Game Nummer 8000. Da haben wir beide keinen Bock drauf. Nee. Wer weiß, vielleicht kommt da noch irgendwas. Wir dürfen gespannt sein. Ich danke dir, Markus, dass du hier warst. Immer wieder gerne. Und damit verabschiede ich mich mit den Worten: Macht, was immer ihr wollt, aber zielt bloß auf den Kopf. Macht's gut!